Wer die menschliche Natur ergründen will, darf daher Ekel und andere Emotionen nicht ignorieren, denn sie bilden die Grundlage für 6 moralische Grundprinzipien, die man bei allen Menschen auf der Welt in unterschiedlicher Ausprägung findet. Fürsorge, Fairness und Freiheit auf der einen Seite, sowie Autorität, Loyalität und Reinheit auf der anderen. Alle Menschen legen Wert auf die Prinzipien Fürsorge, Fairness und Freiheit. Werden sie verletzt, reagieren wir empört, also mit moralischem Zorn. Bei vielen im Westen stehen diese 3 Prinzipien im Mittelpunkt ihrer Moral. Daher kann man sie auch die 3 progressiven Fs nennen. Aber in der ganzen übrigen Welt und im Westen insbesondere unter den Konservativen und Rechten spielen daneben die anderen Prinzipien eine wichtige Rolle. Autorität, Loyalität und Reinheit. Werden sie verletzt, verspüren Menschen Abscheu, selbst wenn sie das so nicht beschreiben würden. In diesem Buch zeige ich, dass die 6 Prinzipien eine heuristische Schablone darstellen. Eine Linse, durch die viele gesellschaftliche Phänomene in einem neuen Licht erscheinen. Natürlich gehören nicht alle Menschen eindeutig dem einen oder anderen Lager an. Sie verteilen sich auf einem kontinuierlichen Spektrum. Und auch innerhalb einer Person können die 6 Prinzipien ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Typisch ist dennoch, dass die 3 progressiven und die 3 konservativen Prinzipien im Block zusammen auftauchen.